Der Verlag der Stadt Zita in der russischen Region Transbaikalien gab uns das unvergängliche klassische Werk von Genossen Kim Jong-un, werdet zu Stützpfeilern, die das künftige aufblühende Korea tragen, in Broschüre heraus.